Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hello everybody. Und bei mir der Mann, der ja, mich immer begleitet, wenn ich hier unterwegs bin, der Sormaniac. Okay, du hast das mitbekommen, dass ich dir immer überall hin folge. Jetzt wird's aber creepy hier. Genau. Ja, hallo. Heute... Wir haben uns jetzt irgendwelche Sachen gereviewt, uns über Kram unterhalten und so weiter. Schönen Kram. Schönen Kram, ja, ja, klar. Das ist, aber ich dachte, wir versuchen heute mal einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Ja, also ich finde die Einleitung immer lustig, als ob ihr den Titel nicht gelesen hättet. Aber genau, für die zwei, die unseren Podcast immer klicken, egal was für ein Thema, und die sich überhaupt nicht spoilern lassen wollen. Genau, es geht um das letzte, ja, wie nennt man es, Trimester? 2021, ja, eigentlich Trimester, ne? Also, das letzte Drittel. September, Oktober, November, Dezember. Genau. Die Filme, die dann so kommen. Worauf freuen wir uns? Was geht uns? Also nicht, was uns geht, sondern ich glaube, das lassen wir besser weg, weil das ist ein bisschen viel. Wie es uns geht? Uns geht's gut. Ja, uns geht's prima, genau. Ich wollte auch nichts anderes sagen. Wir freuen uns, dass wieder Kino ist. Und wir hoffen, dass das auch alles so kommt, weil man muss... Geht ins Kino. Für diejenigen, die diese Folge vielleicht jetzt nicht... In der Zukunft hören, sind die doof. Genau, die haben alle gedacht, dass das tatsächlich alles doch passiert, wenn die gewusst hätten und so weiter. Ja. Also, man muss sagen, immer mit dem Vorbehalt... In dem Moment, als wir diese Folge jetzt hier aufnehmen, und ja, dann war das so. Genau, also eine Woche vor dem September nehmen wir das Ganze auf. Genau, und also wenn wir nächstes Jahr da sitzen und sagen, hey, wir machen jetzt die Review vom nächsten James-Bond-Film, weil der nochmal die Hand will, dann liegt das daran. Es liegt nicht an uns, sondern es lag an Corinna. Genau. Ja, ich sehe hier schon den ersten Film. Shang-Chi. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Die Legende der 10 Ringe. Genau. Also quasi der Marvel, wir möchten noch ein bisschen mehr Geld in China verdienen. Genau. Wirkt auf mich jedenfalls der Film, so. Also der Film über den Superhelden aus dem Juwelierladen. Okay. Ja, ich muss sagen, so der erste Trailer, aber der zweite, es ist okay. Also es wirkt für mich so wie so ein Karate, Hongkong, Theater, Film im Marvel-Universum. Ja, also seit ich den Trailer geguckt habe mit der Szene, wo der eine da irgendwie in dem Gelenkbus da irgendwie da und so weiter. Ja. Es sieht nett aus. Ja, also ich habe da überhaupt keine negativen... Also ich gehe einfach relativ unbefangen rein. Also das hat den Riesenvorteil, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Figur nie gelesen im Comic. Ja, also ich kann gar nicht enttäuscht werden von der Figur. War für mich, also das ist so ein Ding, da gehe ich ohne Erwartungen hin. Ja. Und wenn es mich unterhalten hat, dann ist gut. Ja. Und wenn's, also ich weiß, die 10 Ringe sind irgendwie, das ist irgendwie der ich will immer Mandalorianer sagen, aber es ist der Mandarin. Ja. Und ich sag mal so. Ja. Also es ist, wie gesagt, es ist, MCU wird da mal so ein bisschen interessant, potenziell interessant mal erweitert. Einfach mal gucken. Genau. Einfach mal gucken. Wir schauen ihn sowieso. Ja, ja, ist ja MCU. Wir können gar nicht anders. Also seit Guardians of the Galaxy habe ich jeden gesehen. Und ich habe auch erst mit Guardians of the Galaxy angefangen tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, ist MCU. Wir gucken sowieso. Ja. Ich überspringe jetzt hier ein paar Filme, weil wir werden bestimmt nicht... Nein. Nein, ich bin kein Fan von der Filmreihe. Also was heißt, ich heiße nicht Saw wegen der Saw-Filmreihe. Haben wir auch einen Trailer von gesehen, Saw Spiral. Ist nicht mein Ding. Also ich habe nichts gegen die Saw-Filme, aber da muss ich nicht für ins Kino. Ja. Geht mir nicht so. Also das ist sowieso so ein Ding. Das wird sowieso mal so richtig spannend über die nächste Zeit. Weil dadurch, dass man nicht gehen konnte und sich zwangsweise so ein paar Sachen eben nicht im Kino angeschaut hat, weil sie dann doch gar nicht mehr ins Kino erst gekommen sind oder so, man ist doch so ein bisschen von dem, gucke ich im Kino. Ja, ob diese 120. Fortsetzung von irgendwas, ob das überhaupt noch zieht. Also wo ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife oder so, hat mich jetzt so wenig interessiert, dass ich noch nicht mal mehr geguckt habe, wann es jetzt angelaufen ist. Was? Zum 100 gefühlten 75. Mal irgendwas mit Purge. Ach so, ich habe nicht einen von diesen Filmen gesehen. Interessiert mich überhaupt nicht. Aber, ne, also das war so ein Ding, wo man drauf guckt und sagt, okay, ja. Ja. Das hatte diesen Stil von, okay, ist Police Academy 5, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Also, ja, ja. Also das, wie gesagt, Shang-Chi aktuell terminiert, 2.9. Ja, ja. Gut, wenn man ein Date hat, kann man natürlich in einen Horrorfilm gehen. Also, aber in einem Date, so, bei einem Date sollte man nicht ins Kino gehen. Naja. Aber wenn, dann Horrorfilm. Der Dune-Film, Dune. Klar. Ja. Ne, also, einfach ja. Einfach, ich war ja ursprünglich nicht, weil ich habe immer... Sieht super aus. Ja, aber ich habe halt immer noch diese David Lynch habe ich nicht geguckt, aber ist er David Lynch? Ich mag keinen David Lynch und das war auch wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es nie geguckt habe. Ich habe diese Fernsehverfilmung gesehen. Deswegen war ich auch nicht so begeistert. Also es ist aber so, die war für ihre Zeit und für die Produktionsumstände war sie relativ gut. Relativ. Sci-Fi damals, ne? Genau. Ja. Ne, irgendwie in Tschechien gemacht, mit großem Aufwand. War ja, nett. Gut, aber zur gleichen Zeit lief auch BSG, also es ging auch da besser. Ja. Ne, also, ich sage ja, für die Verhältnisse. Ja. Aber ich habe tatsächlich, ist das so eine Sache, weil ich weiß, es ist mal zum besten Science-Fiction-Buch des 20. Jahrhunderts gewählt worden in der Abstimmung. Mhm. Und der Trailer sieht einfach geil aus. Also wir haben den vor 2 Wochen, als wir im Kino waren bei Suicide Squad, haben wir den im Kino gesehen, den Trailer. Und der haut einen schon um. Also das ist ein Film, der gehört ins Kino. Also ich sag mal so, ich hoffe nur, dass genug Leute hingehen, dass es dann eben die nächsten Teile auch noch gibt. Ja. Das wäre einfach super schade. Muss man sagen, ist jetzt von der Regie her, ist der gleiche, der den Blade Runner, was war es, 49. Ja. Fand ich jetzt okay, aber da war der Schatten vom Original Blade Runner einfach zu groß für mich. Aber wie gesagt, ein teurer Monat, ne? Also Moment. Naja. Erste Woche, also am 2. kommt Shang-Chi. Genau. Das erklärt er ja, wie man das ausspricht im Trailer. Ja. Shang-Chi. Ja. Ja gut, 2 Wochen später Dune. Ja. Für mich dann wahrscheinlich, nee, auch 2 Wochen später. Da ist also, ja gut, eine Woche später kommt halt, ich sehe hier nur Respect, also ist aber nicht so meins. Mhm. Das ist so Biografie. Als alter Sopranos-Fan muss ich The Many Saints of Newark gucken. Mhm. Das ist halt einfach so, weil eine der besten Serien aller Zeiten. Und da kommt dann halt ein Prequel-Film und ich freue mich riesig auf den Film. Das ist halt. Also ich denke, für die Fans von Sopranos definitiv muss. Sicher. Ja. Oh, das war auch schon der September. Kommen wir zum Oktober. Genau. Da sehe ich in der Vorschau. Und ab Oktober, weil ab Oktober wollen sie dann alle. Ne? Also im September noch so ein bisschen zurückhalten und dann geht's los. Okay. Ja, direkt am 7.10., zumindest steht das hier, 7.10., haben die das nicht geändert? War das nicht 30.? Also ich weiß nicht, ob die Liste, die wir jetzt hier aufhaben, ob das noch so stimmt. Auf jeden Fall James Bond, keine Zeit zu sterben. Ist egal, wann er kommt, ich gehe hin. Ja, also das Erste, als ich das gehört habe, als ob. Genau. Weil der wurde ja schon vor Corinna verschoben. Also, genau, James Bond, keine Zeit, um genau einen Starttermin festzulegen, oder wie der Film heißt. Oder schauen Sie in diesem Film, wie Daniel Craig vor 2 Jahren ausgesehen hat. Genau. Oder geht in diesen Film, um zu gucken, ob der Saw Maniac schon wieder recht hat. Ja. Der seit 2 Jahren mich mit der länger, Aussicht... Länger. Seit Spectre, sage ich das der, schon. Genau. Der mich seit Spectre mit der Aussicht erfreut oder auch nicht. Ich habe nach Spectre gesagt, da hieß es ja, er macht's nicht mehr. Ich habe gesagt, der macht noch einen. Einen macht er noch. Hatte ich recht mit. Und seitdem sage ich auch, und da kriege ich jedes Mal Ärger mit dem lieben Watchman, weil der sagt, du hast zu oft recht, halt die Klappe. Ich bin halt der Meinung, James Bond wird sterben. Also der Daniel Craig James Bond wird sterben. Aber er kann nicht sterben. Doch. Er hat keine Zeit zu sterben. Ja, da fällt mir jetzt auch nichts zu ein. Genau. Wenn du nämlich recht hast, dann musst du... Der musste aus Vergeltung in 80 Tagen um die Welt als Animationsfilm gucken. Ja, nein. The Last Duel, Drama-Roman-Verfilmung mit Matt Damon, Ben Affleck, sagt mir gar nichts. Mit Matt Damon. Nein. Kommen wir zur 100-millionsten Verfilmung, Halloween Kills? Nein. Nein? Also ich sag mal so, das Einzige, was Halloween höchst noch killen könnte, wäre mein Budget. Ja. Okay. Aber ich sag mal, im direkten Vergleich, ja, okay. Dann würde ich mir auch eher The Ice Road mit Liam Neeson angucken. Also jeder so, wie er mag. Und ich meine, gut, Halloween Kills, ist immerhin Jamie Lee Curtis dabei, ist okay. Ja. Aber ich sag mal, wenn ich die Auswahl habe, dann gehe ich lieber The Ice Road mit Liam Neeson, Lawrence Fishburne gucken. Da weiß ich wenigstens, weil Liam Neeson dreht im Prinzip immer denselben Actionfilm. Ja, das ist jetzt Taken on Ice. Taken on Ice. Das klingt wie Holiday on Ice, ja. Wie mit Taken. Ja. Was war letztes Taken 5? Ich werde sie finden und ich werde sie töten. Ja. Auf Eis. Genau. Du kannst diesen Zug nicht anhalten, ne? Genau. Wer hat was von Aufhalten gesagt? Ja. Ja, und die Kirmes bricht aber noch mal eine Woche am 21., weil ich freue mich sowas von auf Venom. Let There Be Carnage. Ist der eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob wie viel der ist. Das spielt aber keine Rolle. Der sieht so geil aus. Der also muss man sagen, Trailer sah super gut aus. Ja. Kam auch im Kino wahnsinnig gut rüber. Sah einfach nach einer wahnsinnigen Menge Spaß einfach aus. So total. Wirklich so ungebremst, komm, gib ihm. Ja. Ja, ich meine, ist Venom, ne? Ja. Und ich sag mal, wenn man 90er beim ersten, beim ersten Venom hieß es schon, den gucke ich nicht. Also ich habe das nicht gesagt, aber das hieß es halt damals. Den gucke ich nicht. Wenn der nicht R-rated ist, dann muss der scheiße werden. Und, nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Leute. Überhaupt nicht. Das haben die Marvel-Comics haben das doch schon gezeigt in den 90ern. Die haben dermaßen abgefahrene Dinge mit Venom gemacht. Also Venom konnte das irgendwann mit allen aufnehmen. Der war irgendwann so stark, was weiß ich. Also einfach nur gib ihm. Einfach der Mega-Fun, ja, ja. Die einfach gib ihm. Ja. Einfach nur Spaß. Ja. Wobei man dann sagen muss, okay, also wenn wir mit, nehmen wir mal, es bleibt tatsächlich bei James Bond und mit Venom, dann haben wir den Oktober eigentlich so weitgehend, glaube ich. Ich glaube ja, weil ich glaube nicht, dass ich mir Jackass Forever angucke. Hat mich nie interessiert. Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen. Nee, ich habe also, ja noch Many Saints of New York. Ah nee, das war September. Ja, weil da gucke ich ja lieber Ron läuft schief. Also. Ja, weil das hat mich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mich hat das super überrascht. Wir saßen im Kino, haben ja auf Suicide Squad gewartet. Ja. Und dann muss man jetzt für die Zuhörer das sagen, wir gehen in ein Kino, wir zahlen ein bisschen mehr, dafür haben wir vor dem Film ein paar Trailer und das heißt, wenn der Film um 9, wenn da steht Startzeit 9 Uhr, dann sind wir 10 nach 9 geht der Film los. Ja, weil es gibt halt keine, ich weiß gar nicht, also es ist irgendwie gesponsert auch. Ja, es ist ein bisschen gesponsert, aber auf der jedenfalls, also wir sehen diese ganze, ist gerade gedoxt, wo wir ins Kino gehen. Ja, diese ganze Standardgeschichte mit Brechboden aus der Dose und Autohaus XY, das haben wir alles nicht. Wenn irgendwelche Autohäuser auf die Idee kommen, ach, eine PowerPoint-Präsentation reicht doch völlig als Trailer. Genau, als auf jeden Fall. Und dann kam unter anderem, wie gesagt, in den Trailern war dann, das war so ein wunderschönes Kontrastprogramm, weil wir hatten Dune, wir hatten Maximum Carnage, nee, There Will Be Carnage. Genau. Und Jackass, der Film. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt nur ein Werbetrailer für eine neue Staffel im Fernsehen? Ja. Und dann haben sie tatsächlich gesagt, das ist jetzt der Film. Ja, ja. Wo ich gedacht habe, ja. Also es ist ja der neue Film. Ja. Es gab ja schon mal einen. Ja, aber das ist so ein Ding, wo jeder hingeht, um 15 Euro auf den Tisch zu knallen irgendwie oder sowas, um sich das anzugucken. Natürlich, klar. Da muss ich auch im Kino gehen, weil das kann ich mir nicht zu Hause angucken. Nein, nein, das musst du im Kino sehen. Ja. November, ja, ich sehe da schon einige Sachen in der Vorschau. Also November, es fängt erstmal mit. November wird teuer. Ich habe ja Geburtstag, zwinker. Ich habe schon mal was auf Seite gelegt. Erstmal einen Film, wo ich überhaupt nichts mit anfangen kann. Das wirst du mir wahrscheinlich erklären. Wer sind die Eternals? Oh ja. Und wo ist He-Man? Nein, das war was anderes. Das wäre cool. Da warten die Fans ja schon seit Ewigkeiten nochmal drauf, ne? Masters of the Universe Realverfilmung. Also sie haben ja jetzt erstmal eine Netflix-Serie bekommen. Bei Netflix, glaube ich, was Animiertes nochmal, ne? Ja, ja, von Kevin Smith geschrieben. Ja, stimmt. Ich habe es angefangen zu gucken, es ist nicht, also ich war tierischer He-Man-Fan, aber es war meine Grundschulzeit. Halt. Mhm. Also ich habe noch nicht mal angefangen. Also im Grunde genommen Eternals, muss man so sagen. Es geht hier um einen MCU-Film, ne? Genau, also es ist Marvel-Film. Genau, ich habe nur wegen Eternals, Eternia. Also. Genau, also es geht bei den Eternals im Grunde genommen, ja. Das orientiert sich so ein bisschen wie in der griechischen Mythologie. Du hast die griechischen Götter, du hast die Titanen. Die Titanen sind ja die Eltern von den griechischen Göttern. Die Eternals, das ist jetzt auch nochmal so ganz an den Anfang quasi. Ja, ja. Sah im Trailer richtig schlecht aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Im allerersten Trailer sah es schlecht aus. Ich fand, später sah es besser aus. Also die neueren Trailer gefielen mir also besser. Also dieses, wir sind dann da zur Erde gekommen und dann haben wir da, und dann kann man dann sehen, wie sie quasi, also Däniken würde sich freuen, wenn er sieht, da kommt. Ich glaube, der lief auch, oder? Dass die Aliens kommen und den Menschen dann da irgendwie Kultur beibringen oder ja, sowas. Ja, es ist irgendwie Prä-Astronautik, der Film. Aber die sind dann irgendwie geblieben und sind jetzt heute in normalen zivilen Klamotten, laufen sie dann immer noch durch unsere Straßen, bis sie dann wieder ihre... Wird wahrscheinlich im Rahmen vom MCU, ergibt das alles wahnsinnig viel Sinn. Muss ich sagen, habe ich mir persönlich... Ja, und die Frage, die ich mir dann direkt gestellt habe, wenn es die doch gab auf der Erde, warum haben sie das getan, die wird dann im Trailer auch gestellt. Ja, ja. Also, wie gesagt, es wird wahrscheinlich im Kontext mit Kree und Skrulls und Captain Marvel und so weiter, das wird wahrscheinlich alles wahnsinnig viel Sinn ergeben. Jetzt sah es einfach nur nach ein paar... Es ist für mich der Thanos-Moment. Ja. Oder Thanos, man es... Also, weil als nach Avengers dieser komische lilafarbene Typ in die Kamera gegrinst hat, wer ist das jetzt? So geht's mir bei den Eternals gerade wieder. Ja, also es ist ein bisschen... Ja, also wie gesagt, im Nachgang wird das wahrscheinlich alles wahnsinnig viel Sinn ergeben. Ja. Im Moment, und wie gesagt... Jeder darf das gerne anders sehen. Ich gucke da nur einfach drauf. No hate, aber war nicht der, wo ich gesagt habe, ja, endlich. Endlich macht ihr Eternals, ne? Endlich macht ihr Eternals. Also ich glaube, bei einem Fantastic Four Trailer hätte ich mich mehr gefreut, wenn der endlich mal vernünftig ausgesehen hätte. Kommt ja noch. Aber ja, aber das ist sowas, wo man sagt, also es gibt tatsächlich einen Teaser zu Fantastic Four. Das ist nur das Logo, glaube ich. Nur, dass man wirklich sagt, ey, ne, Fantastic Four, und der sieht richtig gut aus, ey, lass uns, ja, dann hätte ich gesagt, ja, super, klasse. Jetzt ist Eternals, ja, es ist MCU. Ja, ja, natürlich wird es geguckt, aber... Ich habe die Eternals am Anfang immer verwechselt mit den, wie heißen die anderen? Inhumans? Nee, nicht die Inhumans, das warst du, hast die Inhumans. Inhumans ist die gefloppte MCU-Serie auf Amazon gewesen. Mit der Frau mit den wahnsinnig langen Haaren. Genau. Und dem großen Hund? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es mir nicht angeguckt. Die Gott sei Dank so schlecht war, dass man sie abgesetzt hat, sodass Anson Mount Captain Pike in Star Trek Strange New Worlds spielen kann. Genau. Ja. Und in Discovery Staffel 2. Genau, da vor allem. Genau, da kommt das Ganze ja her. Das war ja quasi die Test, der Backdoor-Pilot von... Paramount hat immer so ein Glück, ne? Ja. Hey, lass uns doch die Schauspielerin bei Walking Dead rausschmeißen. Super. Ja, ich wünschte, sie hätten sie nicht rausgeschmissen. Ja, gut, anderes Thema. Ja, guck mal, da kommt eine Elvis-Biografie. Keine Ahnung. Mit Tom Hanks. Spielt Tom Hanks Elvis? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Drama, Biografie, Drama, Musik. Ja, Gott sei Dank mit Musik. Ja, also ich glaub, die Musik, also mag sein, dass das ein super Film ist, aber ja, Hauptsache die Musik ist drin. Ja, es ist halt, ne. Ich muss halt sagen, ich gucke manchmal ganz gern solche Sachen. Mhm. Und ich habe ich mag zum Beispiel Bohemian Rhapsody ganz gerne, weiß aber auch, dass das mit der Realität nicht so viel zu tun hatte. Also die Ereignisse waren wohl nicht so, wie sie da dargestellt werden. Ist in der letzten Zeit wieder so ein bisschen mehr in Mode gekommen, ne? Ja, also er hatte jetzt die Bohemian Rhapsody, es gab die... War es bei Rocketman nicht ähnlich? Genau, ne? Ja. Elton John, Rocketman, jetzt Elvis. Ja. Ja. Mhm. Ja, Biopic. Hm. Genau. Ach ja, ja. Also, wenn ihr von Stranger Things noch nicht genug hattet, dann könntet ihr euch das Ganze jetzt in Ghostbusters weiter angucken. Ich hatte so keinen Bock drauf, ne? Das war halt einfach, ich wollte die Kinder aus S und Stranger Things jetzt nicht auch noch in Ghostbusters sehen. Warum jetzt? Also, ich habe auf den Ghostbusters-Film mit den Kindern ungefähr so reagiert wie andere auf den Ghostbusters-Film mit den Frauen. Ich fand den 2016er gar nicht so schlecht. Ich fand das einzig Schlechte am ersten, am 2016er, jetzt mache ich mir wahrscheinlich viele Feinde, das einzig Schlechte am 2016er Ghostbusters war der erste Trailer, fand ich. weil der hat den Film, der war Hühnerkacke, der Film. Der war einfach, der hat ein völlig falsches Bild vom Film, weil der Film selber, den fand ich, okay. Ich finde sogar besser als Ghostbusters 2. So, jetzt hat der Letzte aufgelegt. Das war ja. Ausgeschaltet. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, ist mir sowas von egal jetzt. Du bist gar kein Ghostbusters-Freund, ne? Doch, ich mag Ghostbusters. Ich mag Ghostbusters 2. Ich mag Real Ghostbusters, habe ich geguckt. Ich meine jetzt vor Ewigkeit. Ja. Der Punkt für mich einfach immer ist der, das, was wirklich naheliegend wäre. Ich frage mich, warum man das Naheliegende nicht macht. Also ich hätte jetzt einfach einen Ghostbusters-Film gemacht, der zum Beispiel nochmal in den 80ern spielt, der nochmal in den 90ern spielt. Das ist dermaßen Home Run. Ja? Keine Ahnung. Da wird ständig Rad neu erfunden. Die Konstellation interessiert mich nicht. Also ich sag mal, der ursprüngliche Ghostbusters, ja, muss ich sagen, großartiger Film. Ja. Also ich hoffe, dass Paul Rudd es ein bisschen rausreißt. Ja, also da muss man ganz ehrlich sagen, ich fände der Ur-Ghostbusters, auch der Ghostbusters 2, sehe ich immer wieder gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe meine Probleme mit dem zweiten. Ja. Also ich hatte wirklich am 2016er mehr Spaß als am zweiten Ghostbusters, weil mich hat einfach diese Schleimsache ein bisschen... Ich wollte nicht sehen, dass die mit Schleim rumspritzen. Ich wollte den geilen Effekt sehen und den hat es da nicht so gegeben. Ja. Und das hat mich tierisch gestört. Gut, es ist natürlich auch mit ein bisschen dieses Ausgelatschte. Also ich sag mal so, ich meine, ich habe jetzt auch mittlerweile aufgehört zu zählen, wie viel sie gemacht haben. Aber wenn Leute darüber reden, ich sage immer, es gibt nur einmal Man in Black, ne? Ja. Das ist der erste. Der zweite war auch schon ein bisschen unbeholfen. Ja, beim zweiten Mal hätte man... Das war so ein bisschen, der erste kam raus, war super. Der zweite kam raus, es gibt vier. Der zweite kam raus und ich hatte das Gefühl, man hätte Will Smith sagen sollen, dass er nicht der Star von Man in Black ist. Für mich war er das jedenfalls nicht. Also für mich waren das die beiden, diese Kombination Tommy Lee Jones und Will Smith. Das Problem war, die Marktforschung hatte den Produzenten gesagt, das, was die Leute besonders geliebt haben an dem Film, waren die Außerirdischen. Ja, und der Hund. Ja, und deswegen haben sie davon jede Menge reingepackt. Und sie haben es übertrieben. Und dem Hund noch, ich weiß nicht, jede Menge Szenen. Und dann hatten sie den Typen aus Jackass als Johnny Knoxville hatten sie dann als Minion. Also, der dritte, ich hatte überhaupt keinen Bock auf den dritten. Der dritte hat mich extrem positiv überrascht. Ich fand den International nicht so schlimm, wie er gemacht wird. Nö, er war nicht großartig, aber er war auch nicht so schlimm. Aber wenn ich da sitze und ich habe alle vier zur Auswahl, ich greife immer zum ersten. Ja, klar. Wenn ich das sehen will. Und das ist bei Ghostbusters genau das Gleiche. Da ist ja Vincent D'Onofrio drin. Hallo? Wenn es um Ghostbusters geht, ja. Und ich gucke da, ich nehme immer den ersten. Ich nehme immer den ersten. Wenn ich Ghostbusters gucke ich den ersten. Ja. Klar. Es ist halt auch der Beste. Ja. Also wie gesagt, jetzt... Er ist auch richtig schön gruselig. Ja. Ich hoffe, dass Paul Rudd es ein bisschen rausreißen wird. Natürlich gucke ich mir den an im Kino. Ich weiß nicht, ob du mitkommst. Ja, klar kommst du mit. Natürlich. Du hast mitzukommen. Punkt. Das habe ich jetzt so beschlossen. Alles klar. Genau. Wenn ich an dem Tag nicht ans Telefon gehe, bin ich im Kino. Weil eine Woche später, also das gucken wir uns auf jeden Fall an, weil ich... Liebe den ersten Film. Ich weiß zwar nicht, was man mit dem zweiten Baby, Film... meine Mutter, ihre Drogen und ich. Ja, genau den Film meinte ich. Ich meinte Top Gun, Maverick. Ja, natürlich. Ja. Aber sowas von... Also, bitte? Wie geil war denn bitte Top Gun in den 80ern und auch immer noch? Also, sorry, wer... Also ich fange jetzt noch an, wenn ich Danger Zone höre, dann wird gehadbanged. Ey, das ist ein Film, da kommt Val Kilmer drin vor. Ja, aber der richtige, der 80er Val Kilmer, bevor er Batman war und bevor er Statur hatte. Ja, aber da ist das Ding. Der wird geguckt. Vorbei. Ja. Einfach. Ja, klar. Nee. 25.11. Ein weiteres Ding von, wo ich mir halt denke, so, wie viele denn bitte noch? Aber fällt dir an dem Film was auf? Ja, da fehlt jemand, der gnadenlos durchgewinnt. Welchen Film meinen die denn jetzt? Sag doch endlich, welchen meinen. Wir haben erst, irgendwie geht's heute, wir haben erst 24 Minuten? Ja. Okay. Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ist das mit Rocket Raccoon? Dann wäre er gut. Nein, Raccoon City hieß, also du hast ja nie gespielt. Ne? Ich habe tatsächlich Teil 2 gespielt. Ich hab nur Teil 2 war super. Ich habe nur die Filme geguckt. Ich glaube, die ersten zwei. Ich habe nur den ersten geguckt und ich bin kein Fan von Mila Jovovich. Also ich habe das Gefühl... Und die konnte diesem Film noch nicht mal vorscheinbar. Ja. Nee, nichts für mich. Also absolut nichts für mich. Nö. Wer es mag, wünsche ich viel Spaß. Ich sag mal so, das sind ja Sachen, das ist das, was ich vorhin meinte. Gehe ich dahin, zahle ich meine, was auch immer, wie viel, um mir das anzugucken? Nee. Werden welche sagen, ja klar. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt mal sozusagen aus unserer Perspektive sieht und wir sagen, ey, guck, okay, der Saw, der hat mich noch in Ghostbusters geschleppt. Wir gucken da gerade, wir gucken sowieso Maverick auf jeden Fall. Ja, natürlich. Und am Anfang des Monats sind wir auch noch mal da. Ja, das ist mir gerade eingefallen. Hoffentlich, ne? Also, immer also, vorausgesetzt. Wir haben, nicht wegen Corona. Wir haben ja noch eine andere Problematik mit den MCU-Filmen. Wir erinnern uns an Black Widow. Gut. Also sie haben es jetzt so gemacht, dass es aber bei Shang-Chi wird nicht gleichzeitig, sondern irgendwie 45 Tage anschließend auf Disney Plus kommen. Ja. Sie haben da wohl was geändert. Aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es nicht vielleicht doch wieder einen Boykott gibt und dann gucken wir wieder in die Röhre. Gut, müssen wir dann schauen. Oder also ich meine, sie bewerben es jetzt im Trailer mit nur im Kino. Ja, nachdem Scarlett Johansson geklagt hat. Genau. Wir schauen einfach mal. Der Dezember. Die Folge wird zu kurz. Wir machen den Januar auch mit. Wir machen einfach so lange weiter, bis wir... Wir sprechen jetzt über jede Menge... Bis mir die Folge lang genug über ist. Über jede Menge Folgen, über jede Menge Filme, die wir überhaupt nicht gucken wollen, weil wir den Leuten einfach nur, um Zeit zu schinden, sagen, dass wir Clifford, der große rote Hund, nicht gucken werden. Oder Gunpowder Milkshake. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist das für eine Mischung? Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Ist Action, Abenteuer... Vorbei, es gibt... Es spielt Karen Gillian mit. Mhm. Das wird ja fast schon wieder zum Grund, wa? Nein, ist es nicht. Nein, da kommt nämlich ein anderer Film, den muss ich nämlich gucken im Dezember und da kommst du mit. West Side Story kommt am 9.12. Ich hasse Musicals. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal, weil ich greife immer zu der ersten Verfilmung. Egal. Ich greife überhaupt zu gar keiner Verfilmung, weil ich gucke keine Musicals. Ich mag keine Musicals. Okay. Wir gucken uns Spider-Man 3 No Way Home an. Ja, sowas von. Das wird schön. Das wird wunderbar. Weil es für mich der letzte Film von Spider-Man, also es ist der letzte Spider-Man-Film im MCU. Und ich habe es vorher schon gesagt, ich sage, am Ende wird Spider-Man komplett nicht mehr im MCU sein. Die werden in das parallele Sony-Universum rüber switchen. Mhm. Ich finde das Multiversum. Ich finde das nur so bezeichnend. Ich kann mich noch. Der Meinung, das wird so sein. Weil es noch gar nicht so lange her ist, eigentlich, wenn man es mal überlegt, dass wir noch da saßen, dann sprachen wir noch über den ersten Auftritt von Spider-Man in Civil War. Und jetzt sprechen wir davon, dass wir, wenn alles so läuft, wie es ist, dass wir da in 4 Monaten sitzen und gucken uns Spider-Man 3. Way Home an. Und gehen dann davon aus, dass es der letzte Spider-Man in MCU sein wird. Ja. Was auch Venom, Andrew Garfield zurückkommt. Venom und Spider-Verse ist es quasi schuld. Weil die haben durch Into the Spider-Verse und vor allen Dingen aber durch Venom hat Sony so einen Auftrieb gekauft. Wäre Venom gefloppt und Into the Spider-Verse auch gefloppt, ich glaube, dann würde Spider-Man heute dem MCU wieder gehören. Aber durch diesen Riesenerfolg, den die da hatten, sagen die, wir können vielleicht doch Sinister Six machen. Ja, sag mal, der Morbius ist irgendwie nicht auf unserer Liste erschienen. Ne? Ich wollte gerade sagen, irgendwie Morbius fehlt. Ne? Also der ist hier oder er kommt noch, ich weiß es nicht. Jetzt sitzen da bestimmt schon wieder und sagen, guck mal, die Idioten, die haben sich überhaupt nicht vorbereitet. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht? Nein, das ist ganz spontan. Nein. Außerdem, guck mal, die Idioten, die haben sich gar nicht vorbereitet. Das ist die wievielte Folge? Die 12. Folge? Und das merkst du jetzt erst? Außerdem bei dem, was alles da an Daten in Bewegung ist, sich da jetzt großartig vorzubereiten, Weil alles, wir haben es ja am Anfang der Folge schon gesagt, alles, was wir jetzt sagen, kann in 2 Monaten oder in einer Woche. Also ich glaube, das Einzige, was einigermaßen safe ist, ist glaube ich so Shang-Chi. Ja. Weil das kommt dann entweder im Kino und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht im Kino kommt, dann kommt es bei Disney Plus. Ja. Ja, also. Genau. Also wir schauen Spider-Man. Genau. Das wäre normalerweise, also nach allen vor, nach allen... 16.12. Genau. Nach dem, was jetzt hier steht. Genau. Das wäre am 16.12. Genau. Ja, die Woche danach, ich werde nicht über Kino ich werde nicht über Weihnachten ins Kino gehen. Du kannst auch vor Weihnachten noch ins Kino gehen. Ja, aber nicht für die Filme. Du kannst am 23.12. noch ins Kino gehen. Stimmt, genau. Und da gucke ich mir dann den Film an, von dem es eigentlich hieß, dass der nie kommen würde. Und ich muss auch ehrlich John sagen... John Wick 6? Nein, das ist Matrix 4. Nein, es ist John Wick 4. Der sollte ursprünglich gleichzeitig... Also John Wick Teil 4 sollte ursprünglich gleichzeitig mit Matrix 4 kommen. Aber zugunsten von Matrix 4 haben sie jetzt John Wick 4 verschoben. Finde ich nicht gut. Finde ich auch nicht gut. Also ich würde lieber... Ich ganz ehrlich, du hast die John Wick-Filme gar nicht gesehen, was erzählst du denn? Doch, habe ich. Ich habe 1 und 2 geguckt, 3 fehlt mir noch. Hä, den gibt's doch. Ah, ist ja auch egal. Habe ich noch nicht geguckt. Hast du noch nicht geguckt? Ich bin da ein bisschen Spätzünder. Ich habe ein bisschen Müdigkeit entwickelt, nachdem ich mir tatsächlich John Wick 1, 2 und 3 hintereinander weg angeguckt habe. Dann hast du auch erstmal keinen Bock auf den vierten Teil. Ich hab die eine Woche den ersten geguckt, dann der Woche drauf den zweiten. So was. Und... gut, ich meine, dadurch, dass ja John Wick 4 jetzt erstmal nicht, oder das dauert ja noch ein bisschen. Ja, der ist aber, glaube ich, ähnlich gedreht. Ja. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, wenn ihr wollt, Matrix 4. Es kommt Matrix 4 und wir haben nichts Besseres zu tun. Wir reden ja über alles, aber nicht über Matrix 4. Es tut mir leid, aber die Wachowskis haben gerade in den letzten 20 Jahren so viel Vertrauen bei mir verloren, dass sie sich erstmal anstrengen müssen, bevor ich da... Ich will erstmal einen Trailer sehen. Ja, bevor ich überhaupt in Erwägung ziehe, mir den Film überhaupt im Kino anzugucken. So. Ihr müsst erstmal liefern, Leute. Ja. Ne? Weil für mich ist Matrix eins der. Ja, ist es das Matrix-Muster? Habe ich das Matrix-Muster damals genannt? Könnte auch Fluch der Karibik, weil mir geht es so. Der erste kommt raus. Supergeil. Ja. Mhm. Ne? Super spitze, klasse Film und so weiter. Sowohl bei Fluch der Karibik als auch bei Matrix so. Mhm. Dann kommt der zweite raus und du denkst dir, was zum Teufel war das? Es war, ich war froh, als der Film vorbei war und ich kam bei Matrix 2 raus und dachte mir, ja, das hättest du dir jetzt auch sparen können. Also so ging es mir tatsächlich. Ja. Also ich fand, weder von Fluch der Karibik 2 noch bei Matrix 2 war ich begeistert. Oh. Dann kommt Teil 3, besser als der zweite, aber immer noch schlechter als der erste. Mhm. Das ist so dieses Muster. Ne? Ja. Die anderen Fluch der Karibiks, die habe ich jetzt aus dieser Sache jetzt mal rausgelassen. Genau, und über Speed Racer sprechen wir erstmal besser gar nicht. Ich habe diesen Film abgebrochen. Speed Racer? Weil ich habe abgebrochen und dann habe ich ihn abgebrochen. Ich habe Zahnschmerzen bekommen. Echt? Ich habe mich gefühlt, weil der Film war so bunt. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich wäre die ganze Zeit, man sagt ja immer Popcorn-Kino. Es war kein Popcorn, es war einfach nur der reine Zucker. Es war Bubble Tea Kino. Genau. Das war ein Süßstoff-Overload vom Allerfeinsten. Ja, ja. Nein, also. Und dabei habe ich den Cartoon geliebt, Speed Racer. Es ist ein Anime, oder? Ja. Ja, und deswegen bin ich schon raus. Ne? Also, war ein Anime. Japanische Sachen ist nicht so mein Fall. Ja. Ja, das war's dann für das Jahr, weil hier steht noch Der Wolf und der Löwe, Sing 2. Kenne ich mal Sing 1? Hasst mich ruhig, ich kenn's nicht. War nicht noch was am 31.? Ich glaube, da war noch irgendwas, ne? Der Wolf und der Löwe. Ja, der Wolf und der Löwe. Nee, da kommt nichts mehr am 31. Ach, da kommt wohl was am 21. Weil der 20. am 31. Mhm. Ja. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Wir haben keine Kinder, muss ich meinen Sohn nicht gucken. Nee. Ist bestimmt also ich habe keine von denen, ich wüsste. Wenn ihr euch drauf freut, viel Spaß. Viel Spaß. Also wir wollen jetzt keinen Filme mies machen. Nee, überhaupt nicht. Ja, komm, machen wir Januar. Bitte was? Ja, klar. Also die ersten beiden, die ich jetzt hier stehen habe, da steht erstmal Scream 5. Also auf den zweiten habe ich Bock. Ich kann mich an Scream 4 gar nicht erinnern. Für mich waren Scream 3 Filme. Und die waren auch in sich so ein bisschen abgeschlossen, hatten Spaß gemacht. Stimmt, da kam irgendwann mal ein weiterer. Aber ich hatte keinen Bock mehr drauf. Okay. Neve Campbell, David Arquette, Courtney Fox. Haben wir 1998? Solange die 90er nicht anrufen und ihre Franchises wieder haben wollen. Den skippen wir, ja? Genau. Gucken wir uns Sesamstraße an. Ey, der ist mit Anne Hathaway. Anne Hathaway. Ey, komm. Anne Hathaway. Musst du gucken. Ja, klar. Da steht wieder Musical? Also ich habe ja als Kind Sesamstraße, als Kleinkind Sesamstraße. Mhm. Also, war das ein Musical? Nein. Wer mir neu? Also hätten die jetzt gesagt Muppet Show, das hätte ich eher dafür gehalten. Ja. Egal. Egal. Wird nicht besser. Und wir sind schon am 20. Der Räuber Hotzenplotz. Und da kommt der Morbius. Da kommt dann der Morbius. Wo jetzt die Hörer, der eine Teil unserer Hörerschaft, der uns schon vorgeworfen hat, guck mal, da sind die unvorbereitet. Wir wussten das. Wir wollten nur mal gucken, ob ihr es auch wisst. Ja, ja, genau. So ist das. Ja. Dann kommt Morbius und 2021. Weil nämlich alle, die von euch, die das vorher wussten, ja, die können nämlich parallel dazu. Ja, die Biene Maya. Biene Maya 3. Ja. Das 3 überrascht mich daran am meisten. Ja, vor allem das geheime Königreich. Sag mal, gibt es irgendwelche offiziellen auch? Ich lese immer nur sowas wie geheim. Es sind immer die verbotenen, geheimen und versteckten Königreiche. Verlorene. Ja. Also, was die alles schon verloren haben, ja, ne? Boah, Schlüssel, ja, vor allem Königreiche. Nennt mich altmodisch, aber für mich ist die Biene Maya nicht computeranimiert. Die Biene Maya ist gezeichnet und da spielt verdammt nochmal Karel Gott das Intro. Singt Karel Gott das Intro. Punkt. Oh ja. Ja, so alt bin ich und das läuft auf ZDF. So, ja. Jetzt ist gut. Ja. Also Biene Maya 3. Ja, wir haben Morbius geskippt, ne? Also du hast von du wolltest es nicht, ne? Was Morbius? Ich muss ganz ehrlich sagen. Ja, Morbius ist irgendwie, also ich weiß nicht viel über diese Figur, aber es ist irgendwie der uncoole Vampir aus dem Marvel-Universum und ja. Also hätte er jetzt gestanden Blade, hätte ich gesagt, ja. Also wenn... Und das kommt ja. Ich sag's mal so. Wenn es die Twilight-Filme nicht gegeben hätte, dann wäre Morbius der uncoolste Vampir aller Zeiten. Mhm. Das ist jetzt gemein für alle, die Twilight-Filme mögen. Ich werde mich bei den beiden entschuldigen. Mhm. Ja, nur das ist so ein Ding. Also das sah jetzt im Trailer schon nicht besonders gut aus. Mhm. So. Und hat noch ein bisschen das Problem, ja, ich weiß, er hat eine gewisse Fanbase und so, weil er jetzt nicht, glaube ich, nicht nur Filme macht, sondern weil, glaube ich, auch noch irgendwie bei Musik irgendwie auch noch... Jared Leto ist ein Musiker auch, ja. Okay, aber... 30 Seconds to Mars war es, glaube ich. Ja, nur ich weiß nicht, ob das einfach so zieht. Matt Smith ist ja auch, ja. Ja, ich meine, klar, Matt Smith, ja, irgendwo schon, ja. Ja, irgendwie aber auch wieder nicht, also... Ja, also... Ich meine, ich habe keine Ahnung. Abwarten. Vielleicht kommt ja noch ein guter Trailer dazu. Ja, also muss man, aber wenn man sich das handelt, weil das eben dieses, das zu diesem Sony-Verse da irgendwie so ist, wenn man jetzt guckt. Hat der was mit den Sinister Six zu tun? Ja, unter anderem auch. Ja. Siehst du? Sony will seit Jahrzehnten, also seit mindestens 20 Jahren, seit den Sam Raimi Spider-Mans wollen die Sinister Six haben. Haben es nie geschafft und ich glaube, die forcieren das gerade. Richtig, weil dann deswegen sind sie auch mit dem Spider-Verse dran, weil dann kriegst du Mysterio und dann kriegst du den Vulture. Ja. Und dann kriegst du... Ja, der Vulture taucht ja bei Venom auf. Richtig, und dann kannst du dir deine Sinister Six nämlich schon mit 4 von 6 besetzten Plätzen hast schon fast zusammen. Also er ist zumindest im Trailer von Venom drin. Mhm. So. Hä, das war's schon mit Januar? Mhm. Was kommt denn im Februar? Warte mal. Oh, mit Februar weiter. Der Pfad. Keine Ahnung. Uncharted. Ist der nicht längst im Kino gewesen? Keine Ahnung, aber der Pfad und Uncharted, das klingt fantastisch. Ich finde es halt lustig. Also 17.02.2022, Uncharted 2021. Der ist letztes Jahr in den USA schon gelaufen, glaube ich. Aber Mark Wahlberg in der Videospiele-Verfilmung? Hm. Nee. Da gibt es ein Beispiel, Max Payne kam mal mit Mark Wahlberg verfilmt und man hatte, also es ist eine Videospielverfilmung. Das war auch schmerzhaft, ja. Ja, weil du hast das Spiel nie gespielt, weil sonst wüsstest du, wie schmerzhaft diese Verfilmung gewesen ist. Also ich glaube, Mark Wahlberg hat damals selber gesagt, er spielt überhaupt keine Videospiele und kein guter Film. Naja, gut. Gut, bei Uncharted, ich weiß es nicht. Ich kann da nichts zu sagen. Ich finde es halt nur witzig, dass er erscheint 2022 und es steht halt 2021 dahinter. Naja, es ist alles in Bewegung. Ja. Uncharted ist eine ziemlich geile Videospielserie. Hm. Ja. Okay, ich sehe jetzt hier nichts mehr Interessantes. Ja, also man sieht, es ist immer doch ein fast für jeden Monat so ein bisschen was dabei. Ja, im März sind wir auf jeden Fall im Kino. Wieder Batman. Hoffentlich läuft's. Mit Zoe Kravitz. The Batman. Zoe Kravitz. Zoe Kravitz. Zoe Kravitz ist Catwoman, glaube ich, in dem Film. Jeffrey Wright ist Commissioner Gordon. Robert Pattinson ist, also es ist Batman. Mhm. Weil Pattinson ist Batman, Batman. Ich habe den letzt überrascht gesehen, es gab ja einen Trailer. Mhm. Ich fand den sogar sehr, sehr gut, den Trailer. Mhm. Mal gucken, es soll eine Detektivgeschichte werden. Batman, gehe ich in den Film. Ja, definitiv. Also der ist ja, ne, also da lasse ich sogar Downton Abbey 2 fürs Haus. Ja, aber nur, weil du in Doctor Strange and the Multiverse of Madness gehst. Eine Woche später. Jo. Drei Wochen später, warte mal. Batman kommt 3.3. Mhm. Laut unserer Liste hier. Mhm. Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich mag Doctor Strange. Ich mag Wanda. Mhm. Also als Figuren haben die mich nie interessiert, aber ich mag sie halt im MCU. Und deswegen muss ich die gucken. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich meine, wir hatten viel Spaß mit WandaVision. Ja, ja. Ja, definitiv. Überraschend viel Spaß. Mhm. Gut, April, machen wir das Jahr noch fertig und dann haben wir auch. Genau. Dann machen wir Sonic the Hedgehog 2. Mhm. Ja, was kommt denn so im Mai? Hat mich nicht interessiert, der Film. Der erste schon nicht. Ist nicht meins. Thor Love and Thunder. Thor 4. Ja, Natalie Portman drin. Jo. Ne, also allein deswegen muss ich ins Kino gehen. Mhm. Nein, ich gehe nicht in jeden Film mit Natalie Portman. Mhm. Aber ich mochte den letzten Thor und ja. Haha. Und im selben Monat, 26.06., wobei sich das natürlich immer noch, das ist so mit weit in der Zukunft liegenden Kinodaten, vielleicht machen wir nächstes Jahr um die Zeit wieder so ein Ding. Naja, und müssen wir erstmal gucken. Ja. Genau. Also 26.05. Mission Impossible 7. Mission Impossible ist für mich, der ist schon, da sitze ich quasi schon im Kino, das ist klar, dass ich mir den angucke. Ja. Also, lese ich da Ving Rhames? Ja. Okay. Mission Impossible 7. Gucken wir dann wieder zusammen, ne? Weil genau, den letzten habe ich in Hamburg gesehen. Mhm. Juni. Ein weiterer Jurassic World. Ich habe den letzten gar nicht gesehen. Doch, ich habe den gesehen, aber ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Haben wir den ersten gesehen oder den zweiten haben wir doch nicht gesehen, oder? Doch. Ich bin der Meinung, ja. Ja? Mhm. Ich meine, ich fand den ersten von denen besser. Ja. Ja. Ich werde dieses Bild nie vergessen mit Bryce Dallas Howard, die auf Absätzen schneller laufen kann als ein T-Rex. Muss man erstmal machen. Ja, das ist auch so. Natürlich. Ja, ja, im ersten Teil ist der noch einem Film hinten, einem Auto hinterhergerannt, aber. Na, die Dinos werden auch immer schlechter. Bryce Dallas Howard, ja, das ist ja der Original-T-Rex aus Teil 1. Ja, gut, der ist ja auch mittlerweile schon 30 Jahre alt. Nicht wahr? Ja, gut. Von daher. Ja, der Film. Ja, Black Panther, Wakanda Forever, 7.7. Mhm. Ist irgendwie ein bisschen fieser Titel, oder? Ja, gemessen am Hintergrund ist der halt leider gestorben ist, ist halt schon. Ist irgendwie ein bisschen makaber, finde ich irgendwie. Aber ja, der hieß aber vorher, glaube ich, schon so. Ja, also der hieß so und ja. Fantastische Tierwesen 3. Ich bin gespannt. Ich mochte den ersten, ich mochte auch den zweiten. Ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Da werde ich wohl der Einzige sein. Ja. Also zumindest nicht der Einzige, aber. Also von uns beiden. Ich habe den ersten nicht gesehen, ich habe den zweiten nicht gesehen. Ich lasse auch den dritten vorbeiziehen. Ja. Weil ich warte auf Indiana Jones 5. Das hast du gerade schon gesehen, ne? Genau. Als ob nächstes Jahr Indiana Jones 5 käme. Mit Harrison Ford. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie ich das da sehe, da kommen am selben Tag Indiana Jones 5 und Black Adam. Gut, dann... Mich siehst du aber in Black Adam. Also gut, da ist The Rock drin. In Indiana Jones ist The Rock drin. Nee. Nee, aber Hannibal Lecter ist in Indiana Jones. Ja gut. Ist mir aber egal, aber The Rock ist in Black Adam. Ja, dann müssen wir praktisch. Dann müssen wir Black Adam gucken. Dann geht es ja gar nicht anders. Weil das ist The Rock. Und wenn The Rock sagt, guckt euch den Film an. Also in die 5, ich habe in die 4, das fiel in die Zeit, wo ich nicht ins Kino gegangen bin. Ich fand in die 4 so schlecht. Also ich sag mal so, schon. Also es ist, für mich ist das nach wie vor eine Fanfiction. Also ich sag mal so, einfach mal abwarten und Tee trinken. Ob der überhaupt kommt. Warten wir mal ab. Na, also Aber es kommt Black Adam. Black Adam. Und zu Black Adam gibt es auch schon ganz kurzen Ankündigungsding und mit The Rock als Black Adam. Ja, also doch. Ich glaube, The Rock macht bei Black Adam, glaube ich, Method Acting oder sowas. Also der versucht irgendwie tatsächlich so auszusehen wie die Comicfigur, glaube ich. Wahnsinn, ne? Also das ist halt echt. Also der ist so spot on, das ist aber cool. Ja, der zieht das dermaßen durch, ja. Das Ding, das ist unglaublich. Interessanterweise komplett ohne Shazam, ne? Ja, aber ich glaube, das ist so spot on wie damals in der Dark Knight-Trilogie und du guckst da drauf und sagst, ey, das ist James Gordon. Das ist James Gordon. Nee, ich so Gary Oldman als James Gordon. Ein weiteres Spot-on war für mich bei der Kelvin-Timeline. Also Carl Urban ist the real McCoy. Also das ist ja Wahnsinn. Ja. Der Scotty aus den neuen Star Trek-Filmen, das ist irgendwie ein Cousin, das ist nicht der Original-Scotty, das glaube ich keine Sekunde. Aber Spock war okay, Kirk war okay, aber McCoy war the real McCoy. Ja, Carl Urban ist das, ja. Nächsten August, keine Filme gefunden. Ja, es wird sich noch ändern, denke ich mal. Ich glaube, das ist im Moment alles noch viel zu früh, glaube ich. Ist alles, ja, wir finden hier keine Filme mehr. 2022 kommt dann wieder. Halloween Ends, ja. Ja. Spider-Man A New Universe, das ist wahrscheinlich Into the Spider-Verse die Fortsetzung. Mhm. Das ist klar, dass die irgendwann kam. Ja. Also es ist schon bezeichnend. Ja. Ja. Genau, dann kommt Captain Marvel 2, The Marvels. Okay. Ist wohl angekündigt. Ja. Warum ich jetzt bei Captain Marvel 2 The Marvels ausgerechnet an Shazam gedacht habe, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Aber es kommt, aber es ist zumindest angekündigt für Ende nächsten Jahres Creed Nummer 3. Dann würde ich eher Creed 3 gucken, weil wir haben Creed 2 im Kino gesehen und der war geil. Oh, großartiger Film. Ja. Großartiges Kino. Wirklich. Spellbound ist doch ein Spielehersteller. Okay. Mhm. Oh ja, endlich. Nach wie vielen Jahren? Wann kam Avatar? Lange her. 2006? Irgendwie sowas. 2001? 1905? Ich weiß es nicht. Warte mal. Avatar. 2009. Und jetzt, schwupps, sind 13 Jahre her. Ja. Und wir müssen Und es gibt Avatar 2 nächstes Jahr. Nächstes Jahr. An Weihnachten. Und darauf das Jahr kommt Avatar 3. Und dann kommt Avatar 4, weil er hat ja 3 Filme angeblich back-to-back gedreht. Ja. Because what could go wrong? Ja. Was macht er eigentlich, wenn der floppt? Das ist jetzt das Problem von Disney. Ja. Ja. Weil er hat es ja noch für 20th Century Fox gemacht. Das ist jetzt das Problem von Disney. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, die machen gar nichts. Selbst wenn er floppt, das andere Zeug ist abgedreht. Ja, die bringen den einfach raus und fertig. Ne? Das wird gebracht und gut ist. Ja. So einfach ist das. Ja. Also, wie gesagt, es gibt eine Reihe von Sachen, die sehen ganz gut aus. Ja. Also jetzt mal für die nähere Zukunft. Nähere sagen wir Zukunft, mal. Also für das, was wirklich jetzt noch dieses Jahr ist. Ich meine, es ist ein bisschen was für alle dabei. Es ist, wir haben da wieder noch ein bisschen Marvel dabei. Das, was wir jetzt reingenommen haben, das ist alles so ein bisschen sehr, sehr... also was mir jetzt fehlt tatsächlich... Obwohl, ja, es wird halt durch Dune mehr oder weniger... Also mir fehlt, wir hatten eine Zeit lang, hatten wir fast jedes Jahr unseren schönen Hard Sci-Fi, so ein bisschen jedenfalls. Ne, dann hatten wir halt Interstellar, dann hatten wir Man on the Moon, nee, wie hieß der? Mhm. Die Apollo. Genau. Hieß der Man on the Moon? Mhm. Ich glaube ja. Ich glaube Man in the Moon. Oder Man in the Moon. Dann kam, Ad Astra. Ja, aber hier den Der Marsianer. Hier mit Sandra Bullock, das Ding. Gravity, den haben wir aber nicht im Kino gesehen. Den haben wir nicht im Kino gesehen. Ja. Aber leider. Ja. Wobei bei Gravity war auch schon so ein bisschen, ja. Also wir haben ihn nicht zusammen im Kino Physik gesehen. Physik ist was ich habe ihn im Kino gesehen. Du hast ihn im Kino gesehen? Ja. Du hast ja alles im Kino gesehen. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Ist okay. Na gut. Ja. Also es ist für alle was dabei. Geht ins Kino. Wir hoffen, dass die Kinos aufbleiben, offen bleiben. Genau. Denn Kino muss einfach. Was ist Tides? Ich sehe gerade Science-Fiction-Thriller. Katastrophe, Menschheit ausgelöscht, hat Astronautin Black von der Weltraumkolonie Kepler auf die Erde zurückgeschickt, muss die Entscheidung treffen, die das Schicksal der Bevölkerung. Da haben wir, glaube ich, auch einen Trailer zu gesehen im Kino, oder? War da nicht irgendwas? Das kann gut sein. Das kann gut sein. Wir werden es erleben. Wir werden, irgendwann werden wir es erleben. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Schneiden wir raus, schneiden wir ab. Genau, der Film erhielt freigegeben ab 12. Ja. Ja. Wo ich gerade hier unten lese, Format 2D. Ich glaube, jetzt ist er endgültig vorbei, der 3D-Hype. Ich bin mal gespannt, ob der mit Avatar wiederkommt. Weil Avatar haben wir ja eigentlich diesen 3D-Hype zu verdanken. Ja, ich glaube auch, Avatar ist nur deswegen so mega erfolgreich gewesen, wegen 3D. Ja. Aber ich bin mal wirklich gespannt, ob das dadurch wiederkommt, ob das wieder so ein bisschen belebt wird, weil ich glaube, ich wünsche es keinem, aber ich befürchte, der wird floppen. Also ich muss sagen, mein Hype-Faktor ist im Moment so ziemlich null, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war damals vom ersten Avatar auch nicht so extrem begeistert. Aber ja, also ich will mal so sagen, was man einfach merkt, und ich glaube, das könnte dem 3D quasi so ein bisschen das Genick brechen. Das, was an 3D-Technik sag ich mal, zur Verfügung steht, das ist installiert in den Kinos, das ist abgeschrieben. Ja. So. Du musst aber für 3D sozusagen, weil irgendwie, sage ich jetzt mal, das ist ja auch so ein bisschen eingebürgert, 3D kostet immer ein bisschen mehr, ja. Aber Kino ist ohnehin jetzt kein billiger Spaß. Eben. Das heißt, wenn du hingehen kannst und kannst sagen, hör zu, Leute, ich mache euch das Ding 2 Euro billiger pro Karte, ja? Ja, mache ich sofort. Aber dafür ist 2D, dann wird das gemacht. Ja. Ja? Bei mich persönlich spätestens wenn der Film weitaus, und die Filme haben ja mittlerweile so 2 Stunden 15, 2,5 Stunden, ist ja keine Seltenheit. Richtig. Mir tut dann halt einfach die Nase weh, also ja, von der Brille oder so. Ja, ne? Oder einfach, wenn man jetzt guckt, dann gehst du ins Kino, und wie gesagt, wir sagen ja immer, Leute, geht ins Kino, Kino soll nicht sterben, und nur man muss auch dazu sagen, du gehst ins Kino und dann hast du so ein Ding wie bei Avatar, der hat garantiert die Überlänge drin. Ja, hundertprozentig. So, dann hast du den Film, dann hast du die Überlänge, dann hast du 3D, und dann heißt das dazu, hier sind ich will jetzt 18 Euro von dir. Und dann werden viele sagen, ja, danke, nö. Aber nein, danke. Nein. Dankeschön. Also das ist sie lassen dir gar keine Wahl. Aber dann wird es schwierig. Ne? Ja, nur dann ist die Frage, ob nicht die Leute sagen, hey, dann bleibe ich halt zu Hause. Ich habe aber immer eine Wahl, weil am Ende des Tages... Auch Nein sagen ist eine Wahl. Erstens, Nein sagen ist eine Wahl, und zweitens, dann ist meine Wahl einfach, ich warte. Ja. Weil das Ding kommt. Ja. Ja, und dann ist das irgendwo drin in meinen... Die Filme kommen so da immer, immer schneller auf ja. Blu-ray. Also ja, ich meine, das ist ja noch nicht mal Blu-ray einfach. Das ist einfach digital kann man ja viele Sachen nur jetzt schon kriegen. Dann auch im Streaming, das Fenster wird immer kleiner. Wir haben vorhin davon gesprochen, Shang-Chi nochmal in dem 45-Tage-Fenster. Ja, das ist anderthalb. Das Fenster wird 6 Wochen. Genau. Also 6 Wochen Zeit für den Kinobetreiber, die ganze Kohle einzunehmen. Wobei dann eben die Frage ist, wenn 4 Wochen schon vorbei sind oder 5 Wochen und einer guckt drauf und sagt, hey, in einer Woche ist die 6. Woche rum, dann habe ich es auf der Plattform für zu Hause zu gucken. Super schwierig. Also ich bin mal wirklich sehr gespannt. Also bei mir ist es natürlich klar für Sachen, die sich halt wirklich auf der großen Leinwand lohnen. Also Avatar hat sich auf der großen Leinwand schon gelohnt. Klar. Aber Also es sah klasse aus. Ich bin mal gespannt, was da so ein bisschen erzählerisch bei rumkommt. Weil auch beim letzten Mal, gut, es war so ein bisschen Pocahontas in Space. Ich habe den Film nie gesehen, aber ich weiß trotzdem, dass es Pocahontas in Space war. Es ist Pocahontas in Space, das war auch völlig okay. Es war optisch sehr, sehr schön. Aber es ist eben jetzt, was haben wir gesagt, 16 Jahre her? 13. 13. Also wenn er dann 2022 kommt, 2009 sind es genau 13 genau. Jahre. Genau, guck mal, dann sind 13 Jahre her, und in diese 13 Jahre fällt die ganze MCU-Ära. Ja, also, also 2009 ging auch, Iron Man ist 2009 und Also wir haben da schon in der Zeit sehr, sehr viel gesehen, auch sehr viel an Effekten gesehen. Ja, ja. Ja, also insofern, da wird man mal gucken. Ja. Ja. Also Sachen, die wir wirklich damals, weil gerade Spezialeffekte, also wir gucken heute Sachen, die nehmen wir fast gar nicht mehr wahr. Da hätten wir uns damals, da wäre die Kinnlade am Boden geklebt. Ja. Aber das ist halt einfach, gewöhnt sich auch an richtig. Sowas. Und teilweise ja schon bei Sachen, die noch nicht mal als Kinofilm da sind. Also da guckt man Serien. Ja. Da guckt man Serien und da denkt man gar nicht großartig drüber nach. Da guckt man irgendwelche Serien auf irgendwelchen Plattformen. Guck den Mandalorian an. Ja, und dann hast du Effekte mit der Qualität, als du früher fürs Kino ins Kino ja. für gemusst. Ja, ja. Ja. Also das ist schon bezeichnend, ja. Also wenn ich mir Star Wars Episode 1 angucke und ich gucke mir Mandalorianer an, dann weiß ich, wo. Also ich sehe halt einfach, was der neuere Film ist und was auch besser aussieht. Das und du siehst, so. Du siehst das, der CGI, die frühen sind super schlecht gealtert. Oh ja. Ja, also das ist was, wo man eigentlich mal dann die Special Edition für machen müsste, anstatt die Originaltrilogie zu verhunzen. Ja, da lieber da die Effekte von Episode 1 zumindest. Gut, nachher bei 2 und 3 ist ja besser geworden. Aber zumindest die von 1 mal irgendwie mal durchtauschen. Also ja, das wäre mal so eine Mission. Ja, das ist so die Sache. Also bei der Originaltrilogie, ja, vor allem man sollte dann, ich persönlich finde, also was so Special Editions angeht, vielleicht könnte man sogar überlegen, dass man es, werden die nie tun, die rühren das nie wieder an, aber man hätte es vielleicht so machen sollen, dass man so gewisse Szenen einfach nicht reinbringt. Also so vollkommen unnötiger Humor oder diese grauenvolle Tanzszene. Ich meine, das haben wir alles bei Geekplätzchen schon gehabt, aber da sind einfach Sachen drin, die damals vielleicht mal einmal lustig waren, aber eigentlich einen aus dem Film rausschmeißen. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Punkt. Bei manchen Sachen lohnt sich das. Ja. Bei manchen Sachen lohnt es sich einfach nicht. Es war ein netter Gag. Ja. Ja. Ja, man muss es immer von Fall zu Fall. Es gibt Sachen, wo man sagt, boah, die Special Edition hat sich super gelohnt. Mhm. Wenn ich bedenke, ich habe mir war das der Director's Cut von Alien? Ich glaube, der Director's Cut von Alien ist kürzer als die Kinoversion. Also ein Director's Cut muss doch nicht mal, glaube ich, umsetzen. Ja. Also Alien 3 hat sich absolut gelohnt, weil es halt besser aussieht. Ja. Ja. Aber irgendwo, bin nicht ganz sicher, ob es bei Alien war, aber irgendwo habe ich es mal gehabt, da war der Director's Cut war kürzer als die Kinofassung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also bei mir ist es, CGI altert halt leider, weil es sich halt so stark verbessert. Deswegen sind Practical Effects, Jurassic Park 1 sieht nicht umsonst so geil heute aus, weil das meiste kein CGI ist. Ja. Also die haben halt das meiste waren halt wirklich Modelle noch. Oder wenn man sich zum Beispiel einen Film, den man sich super noch heute angucken kann, ist Robocop. Ja. Guckt euch mal den ersten Robocop an. Klar, man hat halt diese Harryhausen-Stock-Motion-Sachen, die heute ein bisschen corny aussehen. Aber der Rest von dem Film, der sieht grandios aus. Ja. Stell dir mal vor, du hättest das Robocop-Kostüm nicht gebaut, sondern du hättest das mit dem damaligen CGI drübergelegt. Im damaligen Ziel, oh Gott. Ich meine, und selbst mit dem 90er-Jahres-CGI, der dann 10 Jahre... Ja, ich meine, es gibt ja einen neuen Robocop mit Black Bill O'Reilly. Ja, gut. Den ich gar nicht so schlecht fand. Der hat halt nur ein Problem gehabt. Er hieß Robocop. Musste sich halt leider mit dem Original messen. Und das hat dann... Ja. Das geht nicht. Ja, ja. Aber wir schweifen wunderbar ab. Ja. Also wir haben einen kleinen Parfumsritt gemacht heute mal, so ein bisschen durch das, was jetzt demnächst im Kino kommt. Ja. Ja. War mal wieder so eine neue Idee mal von uns. Wir werden mal in den nächsten Wochen mal so ein ganz kleines bisschen spielen. Mhm. Immer mal so mit unterschiedlichen Inhalten. Und sagt uns doch gerne mal, wie ihr das findet. Mhm. Und zu dem Zweck, hinterlasst gerne einen Kommentar, wenn ihr euch mal anschaut, wo wir uns überall... wo man uns überfinden kann. Ja, ihr findet uns überall. Also das ist echt Wahnsinn. Ich habe doch gesagt, ich habe dir doch per Handzeichen gerade gesagt, du sollst weiterreden, bis ich es rausgesucht habe. Tue ich ja auch. Ich rede jetzt so lange weiter, bis du rausgesucht hast, dass man uns bei YouTube findet. Dass man uns bei Spotify finden kann. Genau. Dass wir bei Deezer sind. Bei Apple. Bei Google Podcast. Genau. Ja. Ja. Oder einfach direkt per RSS. Kann man uns auch abonnieren. Das geht. Also wir sind überall. Wir sind, Fast überall. Wir sind noch nicht ganz überall, wir sind fast überall. Wir, das ist unsere Mission. Wir übernehmen so langsam überall das, die Podcast-Zeiten. Als ob. Tun wir nicht. Tun wir nicht. Wenn euch das hier gefällt, was wir machen, dann geht ruhig zu YouTube, schreibt es uns. Wenn ihr das total scheiße findet, schreibt uns auch das. Auf nette Art. Auf nette Art. Na, und bis dahin. Bis nächste Woche Dienstag. Genau. Wir wünschen euch der Watchman. Und der Somaniac. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Geekplätzchen.